6, 5, 4, 3, 2, 1. Good day, we have a good day. And left off. Houston, I'm going to go. Die Kapsel. Hörspiel von Michael Hammerschmidt. Musik Christian Fennes. Regie Götz Fritsch. Die Augen der Kamera sind auf uns gerichtet. Bald wird man unsere Stimmen empfangen können. Wir waren sehr lange unsichtbar. Wir waren sehr lange stumm. Wir haben eine hohe Geschwindigkeit, es dauert keine Stunde mehr. 200 Kilometer in der Sekunde. Trotzdem diese Ruhe innen. Wir werden vielleicht verglühen. Die Kameras werden dann die Glut zeigen. Oder unsere Gesichter. Auf Rachels Wangen wird die Glut der Freude sitzen. Aus ihren Augen springen. Von Ernsts Lippen werden Worte in die Menge rollen. Er spricht sehr gut. Er wird eine Rede halten, erzählen, Anekdoten, Auskunft geben, Fragen beantworten. Er ist ein kluger Kopf. Er wird das Wichtigste zusammenfassen. Wir können uns auf ihn verlassen. Ich werde Hände fassen. Nichts als Hände fassen, Hände fassen. Ich werde den stillen Teil übernehmen. Noch kommt mir vor, ich schliefe immer. Wie ein Geist komme ich mir vor. Aber bald wird mich Anna hören. Ich darf jetzt nicht müde werden. Sie wird die Erste sein, mit der ich spreche. Anna ist meine Geliebte. Staatsmänner werden anwesend sein. Wir waren auf der längsten Weltallmission. Auf der größten Expedition. Anna und Staatsmänner und wir Heimkehrer. Wer weiß, was unten passiert ist. Wir führen das Raumschiff. Gleich schon werden wir wieder aktuell sein. Wir waren so weit entfernt. Man gewöhnt sich ans Schweben. Wir drei. Was die unten wohl machen, ist eigentlich lächerlich. Ich höre mich immer unten sagen und ich denke dabei an meine Füße. Ich rieche das Leder von Schuhen. Schuhleder ist nichts Besonderes, aber ich brauche diese Vorstellungen. Ich brauche sie. Nach so vielen Jahren. You're listening to the Voice of America broadcasting. Es ist 1.36 Uhr und wir haben vor 7 Minuten den ersten von 3 Bremsimpulsen zu erhalten begonnen. Es ist erstaunlich, wie ruhig ich spreche. Es ist nicht wichtig, was mit uns passiert. Die Daten werden gleich abgesandt werden. Die Verbindung wird wiederhergestellt werden. Wir sind gute Diener. Ich merke, wie alles schneller geht und wie wir langsamer werden. Je näher der Eintritt in die Atmosphäre rückt, desto bedeutungsvoller alles. Und ich werde endlich schwerer. Ich werde mein Gewicht wieder tragen dürfen. Ich denke an das Gewicht meiner Beine, meiner Arme. Das Blut wird zur Erde gezogen werden. Wohin bin ich gefallen? Wir tragen unseren Fall nicht, sondern fallen ständig in ihn hinein. Wir fallen eine Ewigkeit und eigentlich in alle Richtungen. Erst wenn wir in die Erde fallen, fallen wir aus dem Fallen hinaus. Ich stelle mir meinen schrägen Kopf vor. Und den deinen. Von außen fotografiert man uns wohl schon längst. Aber sie sehen uns nicht. Ich fühle mich noch leicht. Mit meinem niemals auf die Seite kippenden Kopf. Damals war alles zuerst eine Frage des Gewichts und der Größe. Wie weit das weg ist, wie lange das her ist. Dann vergaßen wir diese Worte. Im Schlaf sind wir schwer und gehen herum, ganz unbemerkt. Ich träumte gestern vom Weintrinken unten am Rande der Stadt. Die Hunde. Hier gab es oft wochenlang kaum Licht. Eigentlich waren uns die Gesetze egal. Das Wort Spaziergang bewirkte viel mehr. Unten träumten sie von Unendlichkeit und ich träumte von Dingen. Dingträume und Undingträume. Vielleicht werden wir voller Nichts ankommen. Die Sonne wird uns angreifen. Und nichts wird ankommen. Wir wollten die Kapsel immer mit unserem Atem füllen, aber es gelang nicht. Die Filtermaschinen atmeten gegen uns. Es ist hier ihre Luft, nicht unsere. Uns gehört wenig. Wir gehören dem Staat. Die aufschlagenden Schuhabsätze am staubigen Boden der Flamenco-Tänzerinnen und Tänzer. Es erinnert an die aufschlagenden Hufe von Pferden. Das staubige Klatschen dazu. Wenn mich Rachel oder Ernst nicht an mich erinnern, verliere ich meine Gesichtszüge. Die Haare. Haare lösen sich unbemerkt von mir. Auch wollte ich mich nicht von meinen Beinen verabschieden. Aber mir scheint, ich habe sie schon verloren. Ich musste mir meine Muskeln täglich aneignen. Wie mühsam. Und wie gefährlich, einen davon zu vergessen. Einen nicht mehr zu wollen. Wir kannten kein Wetter. Niemand weiß, dass sich die Ewigkeit bei Berührung verwandelt. Ist eine Lüge. Sie kann sich verwandeln. Als gäbe es in der Ewigkeit weder Langeweile noch Ungeduld. Vielleicht haben wir uns nicht bewegt. Die Instrumente bestätigen das Gegenteil, ich weiß. Wir schämen uns der großen Worte gar nicht mehr, jetzt, wo es wieder hinuntergeht. Sie fallen mit uns auf die Erde, ja. Oben hatten wir sie zu vermeiden versucht. Keine großen Worte, einigten wir uns. Wir sprachen nie vom All. Keiner sagte immer oder nie. Und ich spreche von Ewigkeit hier. Wie dumm. Ich habe schon längst eine Glatze bekommen. Es war völlig unklar, ob wir im Himmel oder in der Hölle waren. Es war unklar, ob wir in der Zukunft oder in der Vergangenheit flogen. Wir wollten in den apulischen Punkt hinein. Dort an den Nahtstellen der Gravitation, wo keine Anziehung, keine Abstoßung herrscht. Zum apulischen Punkt. Aber es ist ungewiss, ob wir je dort waren. Ob wir nicht ständig daran vorbeiflogen. Und hier die unromantischen Bordsysteme. Sie funktionierten lange gut. Es ist bemerkenswert, dass unsere Väter schon Astronauten waren und dass mein Kinderwunsch damals, Astronaut zu werden, kein bisschen fantastisch war, dass aber mein Großvater diesen Wunsch weder aussprach noch aussprechen konnte. Am unglaublichsten aber, dass ich die Wirklichkeit höchstens einer Traumfantasie, einer Verrücktheit meines Großvaters darstelle. Dies versetzt mich in nachhaltiges Erstaunen. Don't forget, descent rig went off, 10 seconds to go. De NASA is zeer voorzichtig met voorspellingen over de tijd en de plaats van de splashdown. De schok was gelijk aan een ontploffing van 11 op 10. The engine is off. We're at 79 hours, 32 minutes on the flight. De NASA had aangespoord om vannacht te bidden voor de drie eenzame astronauten. Deze aansporing kwam voor alle aanvangers van de kampioen op de stand zijn. Ik was de schwerste. Ich sehe mir alles sehr genau an. Ich kenne die Geräte gut. Wenn sich Emil an der Stirn kratzt und ein Blutstropfen austritt, den er sich sofort verlegen wegwischt, bemerke ich das. Wenn Emil die Fußnägel von Rachel bemalt, weiß ich davon. Ich werde derjenige sein, dem man glaubt. I'm extremely happy indeed. To welcome you in the name of the Belgian government and the Belgian people. We are full of admiration for what you've done, for yourself, for your country, for the entire world. Ich werde alles berichten. Thank you very much. First, I know that you all understand that we're very, very happy to be here in Belgium. Ich werde die meisten Interviews geben. Ich werde berühmt sein. Es wird mir unangenehm sein, aber es wird nichts daran ändern. Wie sinnlos unsere Füße geworden sind. Sie gleichen langen Flügeln, sagt Emil. Ich sehe durch meine eigenen Worte, die in unserer Kapsel schweben. Und sehe sie kaum mehr, so dicht stehen sie mir schon vor den Augen. Ich werde berühmt sein, wenn der Wortnebel aus unserer Kapsel tritt und ich dann ganz wortlos dastehen werde. Dann schon werde ich berühmt sein. Ich wünschte, die zu Sätzen gebundenen Worte wären jetzt Ketten, mit denen ich mich geißeln könnte. Meinen Schmerzenskörper. Wir sind in ein kleines Loch geflogen. Wir haben die Flügel nicht gebraucht. Die Luft durchlöchert, weil wir ins Schwarze wollten. Die Möwen haben wir verjagt. Uns um die Vögel nicht gekümmert. Wir haben uns das Außen mit Feuer erkämpft. Draußen ist es totenstill. Wärme in der Kälte. Leben im Tod. Atem im Nichts. Glas. Im Stein schwimmendes Glas. Diese Bilder nützen mir nichts. Wir lernten, das kopernikanische Weltbild als Unsinn zu betrachten. Uns sind die gesellschaftlichen Zusammenhänge immer dünner geworden. Wir haben sie mitgenommen, waren ganz von ihnen durchdrungen und nun schauen sie so verschwommen aus. Als wären wir seit Generationen hier oben. Jeder von uns war stets Diener zweier Herren. Und lange haben wir von unten keine Befehle mehr erhalten. Sogar die Schwerkraft ließ uns los. Auch unten gibt es schwerelose Zustände. Die Bosse in den obersten Etagen der höchsten Hochhäuser spüren sie manchmal kurz. Wenn die Türen zu ihren Geschäftszimmern geschlossen sind und unter ihnen spätabends die Lichter ausgehen. Ich hörte einen sagen, ich bin wie im Äther. Und er meinte wohl, er schwebe. Ernst wird sprechen. Er wird größer sein als wir. Er bemerkt, wenn Emil bei mir ist. Aber er wird nur wenig sagen können. Er wird erzählen, aber wir werden es anders gesehen haben. Wir werden es nicht sagen. Nur manchmal. Man wird es nicht verstehen. Emil und ich werden lachen. Lachst du? Weil die Spannung steigt, weil ihm nichts bleibt, als über diese lächerliche Spannung zu lachen. Warum soll ich nicht lustig sein? Mit Depressionen weiß ich umzugehen. Auch ihr Männer macht mir nicht Angst. Ich liebte sogar einen von euch. Zumindest eine Zeit lang. Was soll schon verboten sein? Kurz vor dem Tod passieren die Bekenntnisse. Daran ist doch nichts Neues. Also, ich bekenne doch nicht alles. So Bekenntnisse sind nie vollständig. Das ist klar, nie. Ich habe das Gefühl, es dreht sich mein Magen um. Ich habe mir damals die Mozart-Briefe mitgenommen. In diesem leeren Universum sind wir die Tiere. Nie vergesse ich, wenn Emil in der Nacht spricht und die Arme ausbreitet, als wäre er ein Vogel. Ich höre ihn sagen, ich bin der Vogel. Emil ist der Vogel, natürlich musste er es sein. Aber ich bin Rachel. Ich mag die Astronautenanzüge nicht. Draußen ist es sehr einsam und gefährlich. Ich mag Feuer. Aber natürlich ist Feuer verboten. Die Sterne leuchten. Wir fliegen über Afrika. Wir sehen die Tiere nicht. Die Tiere heben vielleicht ihre Köpfe. Oder sie trinken gerade. Jagen, vermehren sich oder fressen. Ich liebe die eleganten schwarzen Fingernägel von Rachel. Ich darf sie aufmalen, wie mir schwindelig ist. Es kommt wohl vom ersten Bremsschub. Was könnt ihr da unten schon glauben? Wir können euch ja jeden Scheißdreck vom Himmel erzählen. Ich sehe Raketen unter uns. Alles gerät durcheinander. Wochenlang habe ich Emil angesehen. Seinen Schlaf, seinen Blick. Er hat immer so viel gesprochen, sogar im Schlaf. Ich habe ihn verkehrt gesehen, von links, rechts, von allen Seiten. Seine lebendigen Augen sind leblos geworden. Sein Blick drückt immer noch Interesse aus. Emil ist an allem interessiert. Aber dieser Blick hält nicht mehr. Er reißt ab, gleitet weg. Der Kopf nickt leicht, aber was bestätigt dieses Nicken noch? Man weiß nicht, ob er nach außen oder innen schaut. Seine Haare sind geflohen. Die Glätte der Kopfhaut ähnelt einem der vielen Planeten draußen. Ich habe seinen Kopf längst vermessen. Gibt es darauf Wasser, Leben? Meine Augenbrauen können sich nicht mehr heben, wenn sich seine Augenbrauen heben. Er steckt nicht mehr an. Mir ist schlecht. Hast du was gesagt, Rachel? Hast du die Raketen gesehen? Is it President Nixon himself? Длительный космический полет советского космонавта успешно завершен. Жители Азии и Африки, Европы, Америки и Австралии слышали голос советского космонавта. Was soll ich sagen? Die Bremsschübe bereiten mir Übelkeit. Könnten wir mehr tun, wäre mir wohler. All das Gerede. Die Verbindung ist immer noch nicht da. Es läuft etwas schief. Wir haben Jahre wie Tiere geschuftet. Und jetzt wissen wir nichts zu tun. In den letzten Minuten. Sieh dort unten, das große Asien. Ich bekomme Höhenangst, weil ich den Grund sehe. Die Angst war auch vorher da. Aber die Angst vor ihrer Verwandlung. Ich meine die Männer. Emil verwandelte sich auch wirklich. Und mit Ernst streite ich immer. Wir werden leicht getötet, das wissen wir. Dass aber einer von ihnen verwandelt mir den Hals zudrücken würde, macht mir mehr Angst. Warum hatte ich an diese Möglichkeit so lange nicht gedacht? Die letzten Wochen wurden immer schlimmer. Ein wenig Speichel sah ich am Mundwinkel von Emil, wenn er schlief. Und die Möglichkeit einer Intrige gegen mich wurde wach. Die unten wollen uns loswerden. Wollen, dass wir uns gegenseitig auslöschen. Und dann erst fiel mir ein, dass niemand so viel Geld für uns verschwenden würde. Dass wir in Milliarden Dollar sitzen, dass wir deshalb wichtig sind. Und ich beruhigte mich wieder für einen Augenblick. Ich kam mir lächerlich vor. Aber die Ruhe, die von der Begeisterung und Aufregung gekommen war, die Ruhe der ersten Monate, hatte sich längst aufgelöst. Wie würde man unten auf uns schauen? Freuen wir uns nicht gerade auf eine Rückkehr im Triumph? Ja, natürlich haben wir die Experimente ausgeführt. Und natürlich sind viele missglückt. Aber es war nicht unsere Schuld, keineswegs. Die Energiezufuhr war gestört. Wir hatten Probleme zu überleben. Wir kommen als Überlebende. Überlebende waren immer schon Heroen. Eben weil sie überlebt haben. Wir können Geschichten von Gefahren erzählen, auch wenn diese Gefahren abstrakt klingen. Wir kommen also im Triumph des Lebens. Staatsmänner und Staatsfrauen werden uns empfangen. Wir sind eine Jahrtausend-Expedition. Viele Journalisten werden uns umkreisen. Die Wolken, diese Wolleberge, haben mich schon als Flieger so beeindruckt. Und die Windbrille eines Fliegers, die Vogelhaftigkeit ist mir bestens erinnerlich. Aber hier im galaktischen Staub sind Begegnungen nicht nur unwahrscheinlich, sondern tödlich. Ich halte den ständigen Lärm von all den Maschinen hier nicht mehr aus. In dieser grenzenlosen Stille, dieser Lärm. Ich halte diesen Widerspruch nicht aus. Große Berge stehen auf der Erde. Für uns ist das ganz gleichgültig. Tiefes Meer aber ist dunkelblau. Der Himmel hier oben ist schwarz. Ich werde Rachel blaue Zehennägel malen. Auf der Erde. Ich rauche schon so lange nicht mehr. Ihr könnt ja nur die ganze Zeit diese Belanglosigkeiten hersagen. Unsere Kapsel ist schon gefüllt genug mit abgestandenen Worten. Wie ich sie hasse. Warum ärgert mich alles so knapp vor der Ankunft? Ich halte das nicht aus. Ich brauche Ruhe. Ich brauche Luft. Diese schrecklichen Ventilatoren. Alle diese Maschinen. Was redest du, Emil? Du bemerkst nicht, wie aufgelöst wir sind und wie schwer mir das Schwätzen fällt. Du verstehst nichts. Ich habe Angst. Vielleicht sterben wir in wenigen Minuten. Wir können so wenig tun. Wenn der Kontakt nach unten nicht gleich hergestellt wird, dann halte ich es kaum mehr aus. Bremsschübe haben schon eingesetzt. Die Tatenlosigkeit der letzten Zeit macht mich und Rachel wahnsinnig. Spricht von meinem Blick, als wäre mir ausgegangen. Aber ich habe noch einiges zu verbrennen. Ich habe meine Haut nicht ausgezogen. Ich habe meine Stimme nicht abgegeben. Ich habe meinen Blick nicht losgelassen. Ich bin hier, in meinem Körper. Gib mir deine Hand. Du verlierst dich. Bist nicht mehr bei dir. Sag das nicht. Ich will diese Gewalt nicht. Ach, meine Gewalt? Du hast sie doch völlig verwirrt. Wenn ich noch gewaltig sein könnte, ich würde dich packen und rütteln. Aber du hast mich nie genommen. Wolltest immer nur wegfliegen, fliegen, fliegen. Flieg nur, aber sag nicht, ich sei gewaltig. Ich kann es gar nicht sein. Jetzt geht es heraus, was in euch so lange gewartet hat. Wenn ihr euch so umarmt, verschwinde ich in mir. Du kommst mir wie ein Porträt vor, dem man Musik vorspielt und das sich dabei verändert. Ich bin froh, dass ich deine Schmerzenslaute nicht mehr hören muss. Dass deine Laute mich nicht mehr in der Nacht quälen können. Dein gequältes Dasein war so anstrengend. Wir haben keine Nächte mehr übrig. Wir haben alle Nächte in der großen Nacht verbraucht. Wir waren nah an der Sonne. Wir waren weit von der Erde. Wir haben den Überblick gehabt, aber er hat uns nicht viel genützt. Du kommst mir so durchsichtig vor. Es nützt mir nichts, dein Stillsein anzuschauen. Auch wenn es mich erleichtert, dass du nicht mehr stöhnst in jeder Nacht. Es nützt mir nichts, weil wir keine Nächte mehr haben. Weil uns die Staatsmänner oder die Totenredner brauchen werden. Alle meine Briefe sind in meinem Kopf zurückgesunken. Alle meine Worte habe ich wie Blicke dort draußen verloren. Was soll's? Nimmermehr ist ein schönes Wort. Ich sag es heute. Nimmermehr. Nimmermehr. Nimmermehr. Rachel! Du lieber Rabe. Sei mein Rabe, mein Räblein, meine Sternschnuppe. Ich tauche hinunter zur Erdperle. Wir werden dort ein wenig Luft atmen. Vielleicht gibt es auch keine Luft mehr, wer weiß. Vielleicht hoffen wir ganz umsonst. Vielleicht haben wir die letzte Luft nach oben genommen damals. Aber wahrscheinlich ist alles beim Alten. Oder sind nur mehr die Tiere lebendig? Wir bringen keine Siegerminen mit, warum auch? Sie haben genug Bilder von uns. Vielleicht kommen nur mehr unsere Stimmen an, wenn unsere Körper verglühen. Unsere Kapsel ist wie eine Schneeflocke. Mir war immer kalt von dem vielen Metall hier. Nur weil wir untergehen, glauben wir schon, die Welt sei untergegangen. Das ist doch lächerlich. Mir wird heiß hier drinnen. Wir wollten immer eine Ausnahme sein. Jetzt haben wir keine Zeit mehr, krank zu werden. Wir haben das Kranksein versäumt. Man hat uns die Erde weggenommen. Ich glaubte lange, sie würde sich von uns und nicht wir uns von ihr entfernen. Ich erinnere mich jetzt wieder an meine Eltern. Sie waren arm und ungebildet. Sie suchten mit der Taschenlampe im Himmel nach mir. Sie suchten jeden Abend nach mir, draußen auf der Terrasse sitzend. Mein Vater ungläubig im Schaukelstuhl, die Pfeife in der rechten. Und meine Mutter kicherte dabei. Und mit jedem Tag im All wurde diese Vorstellung absurder, nebeliger. Und dann wieder stärker, gerahmter. Ich hatte von diesem Bild geträumt, nur weil ich davon gelesen hatte. Es ist schade, dass ich mein Bild nicht korrigieren kann. Das Lachen und Kichern ist immer dasselbe, ganz genau dasselbe. Warum ist es mein Bild? Juri Gagarin hatte 1961 so große Augen, bevor er 7 Jahre später verglühte. Aber verglühte er wirklich? Noustuaan kuuta kiertävälle radalle, Antares siirtyy. Ich schlafe in Fußsohlen. Wir durften keinen Hunger haben. Die Krümmung der Fußsohlen biegt meine Gedanken. Wir mussten gesund sein. Ich sagte mir immer wieder, ich stamme von der Erde ab. Bürger leben dort in Sicherheit. Hinter unseren Aufträgen waren wir verschwunden. Hier oben verrottet nichts. Wasser. Ich wollte Entdeckerin sein. Ich male mir heimlich die Fingernägel an. Schwarz. Das sind keine schwarzen Löcher. Es sind keine Eingänge. Ich möchte meine mikroskopischen Gefühle nicht hergeben. Meine Gefühle sind Flächen, auf denen ich rutsche. Den Glanz in den Augen eines Sternguckers wünscht sich Ernst, so ein Kitsch. Er nennt mich Idealistin, ausgerechnet mich. Mein einziger Trost ist immer noch die Geschichte, die man uns einmal gesendet hatte. Einer, der sich umbringen wollte, blieb lebendig, weil er von uns gehört hat. Das ist doch tröstend. Wir sind am weitesten weg und haben ein Leben gerettet. Ich höre Hilfeschreie von unten. Ich höre Worte. Ich will hinauf. Ich sage Eisen und mir fällt ein Stern vom Herzen. Unsere Worte sind so weit von den Dingen weg. Die Geräte sind so kühl, dünnes Eisen und genaues Plastik überall. Nägel und Haare werden sorgfältig verpackt, eisgekühlt ins All versorgt. Die Anzeigen sind präzis, Neonlicht, gelbe Ziffern, Rechner, Dichtungen, Glas. Sag mir, Emil, wann tritt der Fehler ein? Vielleicht treten wir als Fehler in die Atmosphäre ein. Der Falterflügelschlag. Wir sind mit diesen Bildern groß geworden. Ich hatte diese Krankheit, dieses zu viele Ideen haben. Ja, die hatte ich ziemlich stark. Ich dachte, hier oben würde es besser werden, wie manchmal am Meer draußen beim Segeln damals. Viele Ideen sind da verflogen und mein Kopf ist langsamer geworden, hat sich auf irgendwas konzentriert. Ich war dann plötzlich überzeugt, dass ich ins All hinauf müsse. Dort oben wäre ich auf mich gestellt. Mir wird heiß. Der Bremsschub drückt mir Wasser aus den Augen. Na, du verlorst den Boden unter den Füßen. Ich verlor ihn. Ich merkte, dass sich jemand im Zimmer aufhielt. Ich brauchte die Augen gar nicht zu öffnen. Es war klar. Fremde waren gekommen. Wahrscheinlich hatte sie Emil oder Ernst mitgenommen. Die Frauen hatten lange Kleider an, der Stoff blähte sich manchmal ein wenig. Unnatürlich und schwerelos. Oh, die Männer rauchten, sodass schon nach kurzer Zeit die Luft ganz dunstig war. Alles schien in Kerzenlicht getaucht. Es wurde bevorzugt, sich nur in die Ohren zu flüstern. Das kitzelte und war erregend. Manchmal verschwand jemand beim Flüstern im Ohr eines anderen, wobei man die kleinen Finger an die Ohren legte. Der Nebel wurde immer dichter. Es war eine richtige Gesellschaft. Die Kleidung erschien mir altmodisch, aber ich sagte nichts. Meine Wimpern wurden gleichsam von Lippen gehoben. Mein Blick dürfte verängstigt gewirkt haben, denn als ich aufblickte, verstummten alle einen Moment lang, um dann vorsichtig mit dem Flüstern fortzufahren. Ja, auch ich zog mir ein Kleid an. Ich mischte mich unter die Leute und schon spürte ich den warmen Atem meiner Freundin im Ohr. Zuerst verstand ich kein Wort. Es war eher wie ein Meeresrauschen, das so in mich floss. Wieder wusste ich nicht, ob ich genießen oder aufschreien sollte. Als ich mich an jemand wandte, um zu fragen, wie man das verstehen könne, woher sie alle gekommen wären, stellte ich fest, dass auch aus mir nichts als Rauschen drang, das einem gedämpften Meeresrauschen glich oder dem Rauschen im Radio oder in Telefonhörern. Die Person, deren Ohr ich mit meinem Finger leicht berührte, zeigte sich entzückt. Sie kicherte ein wenig, wand sich und beinahe waren meine Finger im Ohr verschwunden. Ich aber riss mich los und lief zu einer anderen Person, jenem bärtigen Mann, der mir der älteste und ernsteste zu sein schien. Ich rauschte in ihn, verschwand und erwachte. Seit ich diesen Traum hatte, ist mir klar, dass wir tatsächlich magerer geworden sind. Die Nase und Ohren erscheinen mir größer als bisher. Ich bat Emil um eine Geschichte. Er erzählte mir vom Segeln, immer nur vom Segeln. Dann donnerte er mir flüsternd ins Ohr, es könne nicht sein, dass er mich nicht bemerke, was die tägliche jahrelange Nähe doch verhindere, auch wenn sie die eigenartigsten Effekte hervorbrächte. Das erinnerte mich natürlich sofort an meinen Traum. Aus dem betörenden Rauschen war ein betäubendes Donnern geworden. Es war Dienstag, wir hatten die Zeit noch mitnotiert. Die Geräte zeigten sie an. Also die Geschichte vom Segeln konnte ich nicht behalten. Es ließ sich kaum mit meinen Erlebnissen verbinden. Es interessierte mich einfach nicht. Emil war wirklich eigenartig geworden. Ich verstehe, dass er Angst hat, für verrückt gehalten zu werden. Wir alle haben ja diese Angst. Doch angesichts unserer nahen Niederkunft, was war sie wert? Eine wertlose Angst war es. Emil mit seinen Ideen. Manchmal sagt er, es sind seine Flügel. Ich habe hunderte von Flügeln. Mich stört das nicht. Ich glaube nicht, dass Emil verrückt ist. Rachel glaubt es. Es war ihre Art, zärtlich zu sein, aber jetzt stürzt diese Zärtlichkeit ab. Wie wir. Wir sind nicht verrückt. Das war die Voraussetzung, mit der wir ins All geschickt wurden. Wir wurden getestet. Wir sind stabil. Rachel, verstehst du? Wir sind stabil. Auch wenn uns die Erde zusammenschlägt, bleiben wir übrig. Auf den Fotos von damals lachen wir selbstbewusst und sehen gesund aus. Unten ist die Erde vielleicht wieder mit Lepra überzogen. Mit Pest, Typhus, mit AIDS. Zieh dir die Flecken an. Wir sind stabil, aber unsere Hüllen sind nichts mehr wert. Unsere Temperatur ist sinnlos. Wir haben doch alle unseren Charakter verloren, gib es doch zu. Wir streiten ohne Grund, wir ignorieren uns wochenlang, wir lieben uns, wir wechseln unsere Meinung und du sagst, wir seien nicht verrückt. Aber natürlich sind wir es. Sieh doch nur Emil an mit seinen Ideenflügeln, das ist doch nicht auszuhalten. Du sprichst auch schon, ohne dir zu glauben. Ja, das ist es. Wir glauben den ganzen Scheißdreck nicht. Ich sage, ohne dir zu glauben, weil ich weiß, dass du eine Idealistin bist und warst. Aus dir wird nichts anderes. Und wenn du auch vorgibst, hier sei alles zerfallen und ausgehöhlt, so träumst du nach wie vor von Emil und von der Rückkehr. Ich kenne euch doch. Wir sprechen wie in einem Kaffeehaus, während der dritte Bremsschub in wenigen Minuten einsetzen wird. Alles wirkt so unwirklich. Ich kann mir nichts vorstellen, in einer Kapsel zu sitzen. Die unten stellen sich uns wohl gerade vor. Sie nehmen uns alle die Vorstellungen weg, die wir jetzt so brauchen. Mein Trost ist, dass wir den Engeln näher sind. Jeden Tag suche ich einen, jede Nacht weiß ich, wie nah sie sind. Manchmal glaube ich, einer fliegt aus mir, dann wieder einer stürzt in mich. Rachel, sag Emil, dass er ruhig sein soll. The Earth talking to Columbia to tell them that everything was good. In 1 minute from now. Emil, du bist verrückt, sei ruhig. Wir sind bald 300 Kilometer über der Erdoberfläche. Ich putz mir jetzt die Zähne. Die brüllende Luft. In Erdnähe. Beeindruckt mich. Wenn ich nackt bin, bin ich schön. Der Wind wird in meine Haare kommen und sie heben und kämmen und in Wellen werfen. Ich werde meine Augen etwas zudrücken. Rachel, ich muss dich hören. Sprich weiter mit mir. Küss mich noch. Wir können nicht so bleiben. Ich brauche Emil. Ernst, ich brauche ihn, nicht dich. Er will mir seine Wimpern schenken. Der Countdown hat angefangen. Wir kommen vom Ende her. Warum sollten wir nicht auf den Anfang zufliegen? Wir zählen uns hinunter. Ich schenke dir meine Wimpern, Rachel. Du weißt das. Sei ruhig. Ich bin so durcheinander. Es geht alles so drückend schnell. Mir ist heiß. Ich halte dieses Schütteln nicht aus. Ernst, bringt mir Wasser, Emil, oder? Nein. Lass das Wasser, wo es ist. Du siehst selbst ganz bleich aus. Ich bin weiß. Mir ist von meinen Augen ganz weiß. Mir auch. Mir auch. Es war, als hätte Himmel die Erde stieg. Wir könnten singen. Ja, singen wir. Ich singe schon. Ene mene mu. Raus bist du. Raus bist früher du. Früher habe ich noch oft gesungen. Ich sage mal, wie alt du bist. Ja. Eins. Jetzt fällt es mir ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Die Die Kapsel. Hörspiel von Michael Hammerschmidt. Rachel, Andrea Clausen. Emil, Joachim Bissmeier. Ernst, Wolfram Berger. Musik, Christian Fennes. Tongestaltung, Elmar Peinelt und Josef Rehlinger. Regieassistenz, Wolfgang Stahl. Regie, Götz Fritsch. Für Tonmaterial und die freundliche Mithilfe danken wir folgenden Sendern: Polnischer Rundfunk Warschau, Flämischer Rundfunk Brüssel, Estnischer Rundfunk Tallinn, Finnischer Rundfunk Helsinki, Ungarischer Rundfunk Budapest, Russischer Rundfunk Moskau, Slowakischer Rundfunk Bratislava, Schwedischer Rundfunk Stockholm und Herrn Roland Machatschke Wien. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2002.